sie verloren und verirrt, ohne Jesus ganz verwirrt. Sucht ich hier und da nach dem Glück, doch ich fand's nicht, wo gibt's ein Zurück. Wer gibt mir Frieden? Wer macht frei mich von Sünde und Schmerz? Wer gibt mir Kraft zu lieben? Wer bringt Freude ins weinende Herz? Ich will das Ziel nie aus den Augen verlieren, auch wenn's stürmt und ich Angst hab, mich zu verlieren. Und wenn der so in meiner größten Not fand er mich, mein Herr und Gott. Wusch von Sünden hell mich und rein. Für mich starb Jesus, jetzt bin ich sein. In mein armes, verwundetes Herz. Freude und Kraft zu lieben gab ein Ziel mir, es führt himmelwärts. Ich will das Ziel nie aus den Augen verlieren, mich sicher zu dir. Komm auch du zum Herrn, mein Freund. Sei nicht länger Gottes Feind. Er schaut aus nach dir, er liebt dich, will dich frei machen, glücklich wie mich. Komm jetzt zu Jesus. Sag ihm all deine Sünde und Schmerz. Ja, dir vergibt nur Jesus. Gib dein Ziel dir, es führt himmelwärts. Du darfst das Ziel nie aus den Augen verlieren, auch wenn's stürmt und du Angst hast, dich zu verlieren. und Sinn.